Minecraft Mythos Abenteuer. Tag 1. Der Anfang. Die Sonne stand hoch am Himmel, als Max in seiner neuen Welt erwachte. Das Gras war saftig grün, Blumen leuchteten in allen Farben und das Wasser glitzerte wie Glas. Max grinste. Endlich eine frische Welt, mein neues Abenteuer. Er begann sofort mit dem Sammeln von Holz. Die ersten Blöcke fielen schnell. Und schon nach wenigen Minuten hatte er sich eine Werkbank gebaut. Er freute sich über die vertrauten Schritte, die jeder Minecraft-Spieler kennt. Doch während er weiterarbeitete, hatte er das Gefühl, dass er nicht allein war. Immer wieder schaute er sich um. Alles wirkte normal. Hühner pickten am Boden, Schafe liefen herum, nichts Bedrohliches in Sicht. Und doch, dieses Kribbeln im Nacken. Erste Spur. Herobrine. Max wollte gerade Stein abbauen, um sich bessere Werkzeuge zu machen. Da sah er ihn. Ganz hinten zwischen den Bäumen. Eine Gestalt. She stood still. Weiß leuchtende Augen. Starr auf ihn gerichtet. Kein Namensschild. Max stockte der Atem. Das kann nicht sein. Herobrine? Flüsterte er. Er rieb sich die Augen. Als er wieder hinschaute, war da nichts mehr. Nur Wald. Vielleicht nur ein Fehler in der Welt, redete er sich ein. Doch in seinem Bauch breitete sich ein mulmiges Gefühl aus. Zweite Spur. Entity 303. Am Nachmittag baute Max sein erstes kleines Haus. Ein einfaches Rechteck aus Holz, aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Gerade als er die letzte Wand setzte, öffnete er sein Inventar und erstarrte. Zwischen seinen Blöcken lag etwas, das er niemals aufgenommen hatte. Ein schwarzer Wollblock. Der Name 303. Max starrte ihn an. Was zum... Das ist unmöglich. Er warf den Block auf den Boden. Doch kaum hatte er den Blick abgewandt, war er verschwunden. Nicht einmal ein Item lag da. Nein, das ist kein Zufall mehr. Max fühlte, wie ihm kalt wurde. Dritte Spur. Null. Die Sonne senkte sich, die Schatten wurden länger und Max beeilte sich, Fackeln zu craften. Doch plötzlich flackerte der Himmel. Für den Bruchteil einer Sekunde schien die Welt dunkler, als hätte jemand das Licht gelöscht. Max blickte auf. Auf einem fernen Berg stand eine schwarze Silhouette. Ein menschlicher Körper ohne Gesicht, komplett in tiefem Schwarz gehüllt. Null. Der Wind schien zu verstummen. Alles war still. Max wagte nicht, sich zu bewegen, sein Herz schlug schneller. Er blinzelte und die Gestalt war verschwunden. Das hier ist nicht normal. Die Nacht bricht herein. Die Dunkelheit legte sich über die Welt und die ersten Monster erschienen. Ein Zombie schlurfte durch das Gras, ein Skelett spannte seinen Bogen. Max kämpfte, so gut er konnte, und floh dann in sein kleines Holzhaus. Drinnen war es eng, aber sicher, dachte er. Er hörte die Geräusche draußen. Zombies stöhnten, Spinnen krabbelten über die Wände, Skelette klapperten mit Knochen. Doch plötzlich hörte er etwas anderes. Ein leises Flüstern, Worte, die er nicht verstand. Es kam nicht von draußen, es war, als ob sie direkt neben ihm gesprochen wurden. Max drückte sich gegen die Wand seines Hauses. »Ich bin nicht allein«, murmelte er. »Irgendwas spielt hier mit mir.« Die Nacht zog sich endlos hin. Max wagte kaum, die Augen zu schließen. Sein erster Tag war vorbei. Doch tief im Dunkeln, zwischen Flüstern und Schatten, hatten die Mythen längst begonnen, ihr Spiel mit ihm zu treiben.